nur falscher Schein. Ich frag mich, wo die Grenze ist und ob du dort noch für mich da bist, ob du mich auch dann noch so siehst. Wie ich heute bin, weißt du doch, glaubst du, wir kennen uns doch noch? Ich seh unter in dieses Loch, wir zwei könnten doch Helden sein. Der Ton der Erde ist hier so fein, die Stadt, aus der wir kommen, ist so klein. Am Abgrund sehen wir uns stehen, ich konnte uns einst zu stark hoffen. Mit dir möchte ich von dieser Erde gehen. Lass uns reisen in das Zentrum, lass uns reisen in das Zentrum der Zeit und der Welt. Wenn wir ankommen, ist es Zeit für uns, an der Grenze der Gefühle angelangt. Ich habe so lange um uns zwei gebannt, wir kommen an, wir kommen an. Ein Vulkan soll gefährlich sein, und doch wäscht er die Natur rein. Ist das alles nur falscher Schein? Möchte sehen, was du für mich bist. Bist du für mich eine Flagge hiss? Dann weiß ich, was ich wissen möchte. Ich werde in deine Arme fallen oder mich an eine Bombe schnallen. Jetzt frage ich mich, was wir beide hier noch sollen. Wir beide könnten doch Helden sein. Der Ton der Erde ist hier so rein. Die Stadt, aus der wir kommen, ist so klein. Hier am Abgrund stehen wir nun. Ich entschuldige mich für all mein Tun. Mit dir möchte ich für immer ruhen. Lass uns reisen in das Zentrum. Lass uns reisen in das Zentrum der Zeit und der Welt. Wir sind gesprungen, sind angekommen, sind an der äußersten Grenze angelangt. Wir haben umsonst gewankt, wir sind hier angekommen, sind hier angekommen. Zeig mir die Vergänglichkeit, die Vergänglichkeit.